Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas schickte ein Dankschreiben an die Belegschaft und Funktionäre des Obstbaukombinats Gosan in Bezirk Gangwon, die durch seltene große Obsternte ein Vorbild für die Durchsetzung des Beschlusses vom 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas geschaffen haben. Die Zeremonie der Übermittlung des Dankschreibens fand am 22. September vor Ort statt. Daran nahmen die leitenden Mitarbeiter des betreffenden Bereiches und die Funktionäre und die Belegschaft des Obstbaukombinats teil. Im Schreiben hob das Setka der Partei der Arbeit Koreas hervor, die große Ernte im Obstbaukombinat, das dank der volksverbundenen Politik von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il als weltberühmter Obstgarten der Jugend entstanden sei, stelle ein stolzes Bild vom sozialistischen Paradies auf der Erde dar, gebaut durch patriotische Treue der Belegschaft und Funktionäre des Kombinats und ihre heroische Arbeit. Im Schreiben wurden sie dafür hochgeschätzt, ein gutes Beispiel zur Durchsetzung des Beschlusses vom 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas durch Weltwunder im Obstbau geschaffen zu haben. In der Zeremonie gab es dann Reden und anschließend Verabschiedung der Resolution.